Irgendwann lag ein Brief im Kasten von meinem Mann. Ein Feldpostbrief aus Frankreich. Nach so langer Zeit wieder der erste Brief im eigenen Kasten. Mir haben die Hände gezittert. Da wusste ich plötzlich, wir sind wieder zu Hause. Und oben habe ich dann in meiner Küche am Tisch gesessen und den Brief gelesen. Und die Kinder haben gefragt, was schreibt denn der Papi? Und da konnte ich guten Gewissens sagen, es geht ihm gut.